Kundgabe 6626. Empfangen durch Bertha Dudde am 19. und 20.08.1956. Gottes Wort ist mit seiner Kraft gesegnet. Trost und Kraft werden alle Seelen schöpfen können aus meinem Wort, ganz gleich, ob sie noch auf Erden oder schon im jenseitigen Reich weilen, wenn sie es nur bereitwillig anhören, wenn es ihnen vorgetragen wird. Denn ich habe mein Wort mit meiner Kraft gesegnet. Und dieser Kraft aus mir ist es zuzuschreiben, wenn die Seelen Rettung finden aus ihrer Not, wenn sie sich mir zuwenden, wenn sie das große Erbarmungswerk des Menschen Jesus erkennen lernen, indem ich selbst mich verkörperte, um dieser unglücklichen Geschöpfe willen, die noch fernstehen von mir. Durch mein Wort wird ihnen meine unendliche Liebe und Gnade vorgestellt und die Kraft meines Wortes bewirkt, dass sie alles verstehen und berührt werden davon, dass sie glauben können, weil die Kraft meines Wortes in ihnen die Liebe anregt und sie nun auch fähig sind, meinen Willen zu erfüllen. Mein Wort ist mit meiner Kraft gesegnet und es wird einen großen Einfluss ausüben, so es guten Willens angehört und aufgenommen wird in das Herz. Doch ich spreche immer nur von dem lebendigen Wort, nicht von der bloßen Form, von leeren Reden, die völlig ohne Kraftwirkung bleiben. Denn würde auch Letzteres die gleiche Wirkung haben, dann würde es wahrlich keine unerlösten Seelen mehr im Jenseits geben, da überall gesprochen wird, doch allzu oft es nur ein totes Ablesen von Buchstaben ist, denen jegliche Kraft fehlt und darum auch solche Stätten der toten Wortverkündigung wenig aufgesucht werden von jenseitigen Seelen, die wahrhaft belebender Worte bedürfen, um zu erwachen aus ihrem toten Zustand. Und ebenso ergeht es den Menschen auf der Erde. Durch tote Wortverkündigungen werden sie nicht zum Leben gelangen. Dazu ist das lebendige Wasser erforderlich, das in mir seinen Ursprung hat und das auch offensichtliche Kraftwirkung ausübt auf die Menschen, die es bereitwillig anhören. Lebendig aber ist das Wort nur dann, wenn ich selbst es ausspreche. Und das bedingt, dass der Verkünder meines Wortes mich selbst durch sich sprechen lässet, dass er selbst des lebendigen Glaubens ist, dass er sich mir gänzlich hingibt, so wie er zu den Menschen sprechen will, auf dass ich nun von ihm Besitz ergreifen kann und also nun ich selbst spreche, auch wenn das Wort aus dessen Munde ertönt. Die innige Verbindung des Verkünders mit mir muss bestehen, ansonsten nicht ich rede, sondern nur er selbst redet, und da nimmermehr die Kraft meines Wortes ein Menschenherz berühren kann, es sei denn, der Zuhörer selbst stellt die innige Bindung mit mir her. Denn dann spreche ich direkt zu ihm, und dann wird er gleichfalls von der Kraft meines Wortes berührt. Diese Worte werden euch Menschen verständlich sein, wenn ihr bedenket, dass ständig und überall das Wort Gottes öffentlich verkündigt wird, dass aber der Seelenzustand der Menschheit so ungewöhnlich niedrig ist, dass von geistiger Finsternis, von geistiger Not gesprochen werden muss. Es könnte diese Not, dieser Tiefstand nicht sein, wenn mein Wort den Menschen zugeleitet würde, wenn jeder Verkünder des Gotteswortes selbst so beschaffen wäre, dass er mir ein taugliches Werkzeug wäre, durch dessen Mund ich selbst mich äußern könnte. Die Kraft meines Wortes würde überall durchdringen und wahrlich eine offensichtliche Wirkung erkennen lassen. Und es wäre dann weit mehr Gelegenheit, dass die Menschen mich selbst hören könnten, als es nun ist, wo die Menschen zwar aus Tradition die Stätten besuchen, wo das Wort Gottes ihnen geboten werden soll, wo aber oft nur Menschenworte ertönen, weil mir selbst nicht die Möglichkeit gegeben wird, mich durch Menschenmund zu äußern. Ich aber niemals den freien Willen des Predigers umgehe, der die Verbindung selbst mit mir in der Weise herstellen muss, dass ich mich seiner bedienen kann. Dann würden auch die Menschen die Kraft meines Wortes spüren können. Dann würden sie tief beeindruckt diese Stätten verlassen und etwas mitnehmen, wenn sie guten Willens sind und mein Wort zu hören begehrten. Die Kraftlosigkeit dessen, was sie aber zumeist vernehmen, kommt darin zum Ausdruck, dass die Menschen nicht im geringsten ihren Lebenswandel ändern, dass sie nichts beherzigen, was im Evangelium, in meiner göttlichen Liebelehre, gefordert wird. Nur bei den wenigsten hat ein Kirchgang sichtliche Auswirkung, dass der Mensch sich bemüht, sein Wesen zu wandeln, dass er bewusst an seiner Seele arbeitet, dass ein Streben nach oben zu erkennen ist, weil die Kraft des Wortes mangelt, die eine solche Veränderung zu Wege bringt. Was mein ist, was von mir ausgeht und von mir zeuget, das wird niemals ohne Wirkung bleiben, so wie nur ein Mensch aufgeschlossen ist und mich zu sich sprechen lässt. Und darum muss mein Wort den Menschen zugeleitet werden, und ich brauche dazu solche Diener, die mir willige Werkzeuge sind, die, wenn sie mein Wort verkündigen wollen, mich selbst auch durch sich reden lassen. Nur dann wird das Wort Kraft haben und auch sichtliche Auswirkung erkennen lassen. Und dann erst kann auch der Geisteszustand der Menschen sich heben, wozu jedoch auch die Willigkeit der Zuhörer gehört, mein Wort entgegenzunehmen. Wenn ich nun mein Wort direkt wieder den Menschen zuleite, dann werdet ihr auch dies euch erklären können in der großen geistigen Not. Und wo diejenigen versagen, deren Amt es eigentlich sein sollte, den Menschen mein Wort zu künden, dort richte ich mir selbst Diener zu, die willig mein Wort entgegennehmen und es weitertragen, um denen zu helfen, die mein Wort ersehnen, die Kraft benötigen und sie von mir selbst begehren, die willig Herz und Ohr öffnen und die mich nun also auch selbst hören werden, wenngleich ich sie nicht unmittelbar anspreche. Ich habe mein Wort mit meiner Kraft gesegnet. Das werden alle erfahren, die sich von mir ansprechen lassen, denn sie werden reifen an ihren Seelen. Ihr Wesen wird sich wandeln und meinem Urwesen angleichen. Sie werden in der Liebe leben und zum Ziel gelangen, zur ewigen Glückseligkeit. Amen.